23:05 Uhr. S2 vor Mitternacht. Die Musik will, dass du auf dem Feuer tanzt. Jim Morrison oder Der Schrei der Schmetterlinge. Eine Hommage von Kurt Barkhausen. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up! You can't remember where it was! Had this dream stopped? Es kam, wie es hatte kommen müssen. Alle haben es vorausgesehen. Mehr oder weniger jedenfalls. Auch er selbst. Erst war Jimi Hendrix gestorben, dann Janis Joplin. Und er würde nun der Dritte sein. Du trinkst gerade mit dem Dritten, hatte er mehr als einmal gesagt. Diese Prophezeiung ging schließlich in Erfüllung. Der Exzess der letzten 6 Jahre seines Lebens hatte keinen anderen Ausweg zugelassen. Er starb, bevor er sein Leben ändern konnte. Zu viel Drogen, zu viel Alkohol, in dieser Reihenfolge. Dabei war er ein so guter Dichter, der Rambo Amerikas, wie manche sagen, und ein so guter Liedsänger, der Artaud des Rock'n'Roll, wie andere sagen. Schon zu Lebzeiten einer Legende galt er als der größte Star der Vereinigten Staaten, als das erste männliche Sexsymbol seit James Dean, als der nächste Übermensch nach Nietzsche, als Dionysos in der Welt der Rockmusik, als hypnotisierender Schamane auf der Bühne. Schön wie ein Engel, aber furchteinflößender als der Leibhaftige. Erotisierend wie nur einer, aber aggressiver als alle. Sanft wie die Poesie selbst, aber herrlicher in seiner Wut als irgendein anderer. Er bot eine Projektionsfläche ohnegleichen. Fast 6 Jahre lang. Zwischen 1966 und 1971. Sein Name? James Douglas Morrison. Bekannt als Jim Morrison, Leadsänger der Doors. Sein Leben in 3 Stichworten. Aufgewachsen mit Radio- und Rock'n'Roll-Platten, dann selber Rockgeschichte geschrieben und schließlich vom Tod geholt, als es die Rockmusik, soweit sie heute als klassisch gilt, nicht mehr gab. Historischer Rahmen. Kriege, Korea und Vietnam. Der Vater, hoher Offizier, später Admiral. Eltern, obgleich beide wohlauf, öffentlich totgesagt. Bildung, mehrfach Student, zuletzt an der UCLA Filmhochschule Los Angeles. Sehr belesen, hatte alles im Kopf. Von den Tragödiendichtern der alten Griechen über Shakespeare und Literatur über rituelle Handlungen bis zur Moderne. Da besonders William Blake, Rambo, Artaud, Dylan Thomas, die Beatniks, dann Freud und immer wieder Nietzsche. Eigene Bücher, eines Tages in einer Nacht- und Nebelaktion einen Großteil davon aus dem Fenster geschmissen und einem Reporter klarsichtig erklärt, man müsse seinen geistigen Fortschritt anhand seiner Platten ermessen. The Doors also. Ein Name, eine Legende, ein Mythos. Einstmals aber die real existierende größte Band der Vereinigten Staaten, genannt die Rolling Stones Amerikas, die Beatles Amerikas und so weiter. Doch solche Etikettierungen machen das eigene verschwinden. Die Doors waren eben schlicht die Doors. Oder ganz einfach eine düstere Band, wie sie zu sagen pflegten. So düster, dass sie Angst machten. Sogar einander, das heißt Morrison den anderen 3 Doors. Ray Manzarek, John Densmore und Robbie Krieger. Das allerdings erst später, als sie von der heißesten Band der USA zur vielleicht umstrittensten der Welt avancierten, mit Auftrittsverboten, Polizeiüberwachung, Sendeverboten im Radio, etc., etc. Stoff genug also für Legendenbildungen um einen Namen, der aber nicht einfach nur ein Name war, sondern auch für ein Programm stand. Originalton Morrison. Es gibt das Bekannte und das Unbekannte. Was sie trennt, ist die Tür. Genau das will ich sein. Das will ich sein. The door! Teenie Boppers, Schriftsteller, Intellektuelle, also ungefähr alles, was nicht zum Establishment gehörte, dankten es ihm. und danken es ihm seit seinem Tod mehr denn je. Tatsächlich dürfte niemandes Grab auf der Erde so umlagert sein wie seines auf dem Père Lachaise. Tagtäglich seit über 20 Jahren pilgern Leute, Fans, Freaks aus aller Welt in Scharen dorthin, wahrscheinlich um ihn und seine Musik an den Götterhimmel der Unsterblichkeit zu erheben. Hatte alles überhaupt angefangen? Nachdem die beiden UCLA-Studenten Manzarek und Morrison am LSD- und Kifferstrand von Venice, nahe Los Angeles, dem Mekka der alten Beat-Generation, einander wieder begegnet waren, und nachdem Manzarek sich von Morrison aus dessen Gedichten hatte vorlesen oder leise vorsingen lassen, übrigens laut Manzarek damals die besten Songlyrics aller Zeiten. Wie kam es vor allem und zunächst zu dem unnachahmlichen, einzigartigen Sound der Doors, der erstmals Poesie und Rock und die in jenen Tagen noch undenkbare Mischung von Jazz und Rock miteinander verband? So schlicht erklärt es Manzarek. Wir hörten Jim zu, wie er den Text immer und immer wieder sang, und der entsprechende Sound ergab sich währenddessen von selbst. Und Densmore etwas genauer zu diesem Komplex: Mir machte es Spaß, nur mit zwei weiteren Instrumenten und Jims Stimme zu proben. Der Sound war so offen. Meine Hauptaufgabe war es, das Tempo zu halten, so dass keiner schneller oder langsamer wurde. Aber es gab genug individuellen Freiraum, was insgesamt einen einzigartigen Gruppensound ergab. Mit meinem Jazz, Rays früherer klassischer Ausbildung und seinem Hang zum Blues, Robbys Folk und Flamenco und Jims Besessenheit von alten schwarzen Bluessängern formten wir langsam den Sound der Doors. Das heißt, ohne Bassisten. Was sie jedoch stolz machte, denn schon das unterschied sie, was von Anbeginn ihr Ziel war, von allen anderen Gruppen. Im Übrigen aber war das Bassproblem gelöst, als Manzarek einen Fender Rhodes Piano-Bass fand. Linkshändig spielte er darauf den Bass und mit der rechten bediente er die Orgel. Mal treibend, mal staccato, immer aber melodisch und äußerst methodisch, um das musikalische Fundament zu legen, während Densmore, der viel bewunderte Schlagzeuger, unüberbietbare, perkussive Kommentare gab. Und Kriegers Gitarre, wie ein Kommentator schreibt: Alle Elemente, Orgel, Schlagzeug, Gesang verband, langsam, bedacht, sparsam, vereinend. Das Resultat dieses Zusammenspiels: ein monotoner Sound in vielfältigen Variationen. Der Effekt solcher Monotonie? Suggestion? Hypnoseartige Zustände? Magische Verzauberung. Und nicht zuletzt dank eines unnachgiebigen Willens, all die Jahre und im Gegensatz zu den anderen meist wandlungsfreudigeren Rockgruppen ein und nur ein musikalisches Thema um und umzuarbeiten, bleibt die Intensität dieser Musik, um es tautologisch zu sagen, stets reine Intensität. Hingabe. Nicht Routine ist der Schlüssel zur Kunst. Und in der Intensität, zu der sich die Doors verpflichtet haben, liegt der wahre Maßstab ihres Talents, vielleicht sogar ihr Genie. Tatsächlich, und zu Recht waren sie unter Rockmusikern die Ersten, die sich Künstler nannten. Dabei hatte alles begonnen wie immer. Drei Studenten, Fans zeitgenössischer Musik und selber nebenher Musiker tingeln herum. Jeder in anderen Gruppen, irgendwie aber kennt man sich bis Morrisons Genialität, auch wenn man ihm Unmusikalität nachsagt, dann den Ausschlag gibt für eine neu zu gründende Band und alles Weitere. Auch das läuft zunächst wie immer. Proben, erste Auftritte, Erweiterung des Repertoires, das erste Engagement in einer halbwegs abgehalfterten Musikkneipe für eine Handvoll Dollar den Abend und, schon nicht mehr ganz so wie immer, der erste Hinauswurf. Einfach weil nicht West Coast-mäßig Love and Peace and Flower Power. Die Welle, auf der alle schwimmen, sondern Gewalt, Sex und Tod ihre Themen sind. Und weil sie ein Szenario auf der Bühne installieren, das Antoine Artaud für sein eigenes Theater einst umschrieb als gefährliche Melange von Erotik, Wildheit, Blutdurst, Hunger nach Gewalt, Besessenheit nach Horror, Zusammenbruch moralischer Werte, Sadismus, Verderbtheit und so weiter. Deshalb wird es bei einem Rausschmiss auch nicht bleiben. Zumal sie die ersten öffentlichen Auftritte im kleineren Rahmen von Nightclubs dazu nutzen, ihre einschüchternde Show nicht etwa abzumildern, sondern im Gegenteil, musikalisch, theatralisch noch effektvoller zu gestalten. Im Whiskey a Go-Go, dem wichtigsten Sprungbrett von L.A. für angehende Rockbands, wo sie zunächst als Anheizer für erfolgreichere Gruppen fungieren, alsbald aber zur Sensation der Abende avancieren, fällt dann schließlich für ein entscheidendes Mal beides zusammen. Der Durchbruch und der Umstand, erneut gefeuert zu werden. Der Anlass für Skandal und Ruhm, wie nicht anders zu erwarten, ist derselbe. Nämlich jene Wahnsinnssequenz Father, I want to kill you und, damals noch deutlich verständlich, Mother, I want to fuck you, die Morsen aus der Tiefe eines kollektiven Unbewussten heraus und erstmals in den Song The End hineinzaubern. Was den Doors und nur ihnen immer wieder passieren wird, hier geschieht es zwar nicht zum ersten Mal, aber in absoluter Steigerungsform. Das Publikum, schon bei den ersten Klängen dieses anfänglichen Gute-Nacht-Liedes schwer in Hypnose gefallen, bleibt auch noch nach dem letzten verklingenden Ton einfach nur still. Anstelle des üblichen Kreischens aus Teenager-Kehlen, also ein unaussprechbares Schweigen. Manzareks knapper Kommentar dazu? Es war echt seltsam. Als wir fertig waren, applaudierte keiner. Niemand sagte etwas. Nur Mario, der Manager, sagte, diese Kerle sind total gestört. Raus mit ihnen. Wir wurden gefeuert. Morrison wird eines Tages seinem Publikum von einem Klapsdoktor erzählen, der vor Presseleuten geäußert habe, Leute, die öffentlich so auftreten wie er, Morrison, seien verrückt und hätten als Kinder nur nicht genug Liebe abgekriegt. Woraufhin Morrison dann lauthals und lakonisch schreit, ich hab nicht genug Liebe abgekriegt! Im Dezember 1968, einige Tage nach einem ziemlich wüsten Auftritt in New Haven, Connecticut, schrieb der bekannte Kritiker Gene Youngblood in der Los Angeles Free Press über Strange Days, die soeben aufgeführte neue LP der Doors und über das Konzert selber Folgendes. Das neue Album der Doors ist wegweisend für die Rockmusik. Es wagt sich über das konventionelle Reich musikalischen Ausdrucks hinaus. Es ist Theater geworden. Das grausame Theater von Artaud. Sogar die Plattenfirma Elektra stimmt, denn die Musik der Doors ist elektrisch, im Faktischen und im Fantastischen. Sie beschwichtigt nicht, sie greift an. Sie ermutigt nicht, sie schüchtert ein. Sie geht nicht ans Herz, sondern unter die Vorhaut. Die Beatles und die Stones fegen deinen Geist hinweg. Die Doors kommen dann an die Reihe, wenn der Geist schon abhanden gekommen ist. Wie wenn man mit den Fingernägeln auf Glas kratzt. Die Musik der Doors ist die Musik der totalen Hingabe und sie hat die größere Reichweite. Da ist nichts Unrechtes. Da wird an den Geheimnissen der Wahrheit gerüttelt. Es ist Avantgarde im Gehalt, wenn auch nicht in der Technik. Sie spricht von dem Wahnsinn, der in uns allen wohnt, von unseren Schlechtigkeiten und von unseren Träumen. Aber sie wählt dazu relativ konventionelle musikalische Mittel. Darin liegt ihre Stärke und ihre Schönheit. Eine Schönheit, die erschrecken lässt. Die Musik der Doors ist eher surreal denn psychedelisch. Sie ist ätzender als Säure. Lassen Sie mich einfügen, Kinder, heute nach der Musik der Doors befragt, finden Atmosphäre und Gesangsstimme ziemlich unheimlich. Die Musik geht über Rock hinaus, ist ein Ritus, der Ritus eines psychosexuellen Exorzismus. Die Doors sind die Magier der Popkultur. Die qualvollen Grunze und Schreie, die Morrisons engelhaftem Mund entfleuchen, sind in der Tat genauso rätselhaft wie die Idee eines schreienden Schmetterlings. The scream of the butterfly. Die Doors sagen, es gibt Schreie, die wir nicht hören, und sie versuchen, ihnen Gestalt zu geben. Morrison ist ein Engel, ein vernichtender Engel. Er und die Doors sind ein dämonisches und schönes Wunder, das wie ein kreischender Phönix dem brennenden Busch der neuen Musik entstiegen ist. I hear a very gentle sound. Shut up! Shut up! Youngblood hatte offenbar als erster begriffen. Jedenfalls soll Morrison noch Monate danach von dieser Kritik gesprochen haben. Nicht aus Eitelkeit, sondern weil sie den Kern der Sache traf. I'm a lizard king. I can do anything. Morrison, der Lizard King. Das ist das Stichwort. Was ist der Lizard King? Ein König der Echsen und alles Schlangenhaftem überhaupt. Wenn man so will, also des Unbewussten, des Nächtlichen. Und Morrison? Wie als wär's die Vorwegnahme von Coppolas Vietnam-Oper Apocalypse Now, gedreht nach Joseph Conrads Herz der Finsternis, verkündet denn auch: Eines Tages werde ich direkt durch das Herz der Nacht reiten. Und sie werden mir alle glauben, dass der Rock'n'Roll ihre sterbliche Seele retten kann. Durch Schrecken. Durch nichts anderes als durch Schrecken und Schmerz. Einfach, wie Morrison erklärt, weil Schmerz dazu da ist, uns aufzuwecken. Die Leute versuchen, ihren Schmerz zu unterdrücken, aber das ist falsch. Die eigene Stärke fühlt man, wenn man Schmerzen empfindet. Es kommt alles darauf an, wie man sie aushält. Der Schmerz ist ein Gefühl. Die Gefühle sind Teil eines eigenen Ichs. Deine eigene Realität. Wenn man sich ihrer schämt und unterdrückt, lässt man gleichzeitig die Gesellschaft die eigene Realität zerstören. Man sollte um sein Recht kämpfen, Schmerzen zu fühlen. Schmerz. So, noch ein exakt die Sache treffender Vergleich Morrisons. Müsse man mit sich herumtragen wie ein Kofferradio. Denn so wie der Schmerz Symptom eines Unbewussten ist, so hält andererseits vor Sound aus Lautsprechern kein Wall aus Worten und Sinn stand. Diesseits von möglicher Notenverschriftung, ohne Sinn und Bedeutung also, dringt er über Ohr und Nervenbahn direkt ins Unbewusste. Der Effekt ist ein Affekt mit allen Zeichen einer Öffnung ins Unbekannte. Ähnlich wie bei jener Morrison-Aufforderung, die da lyrisch lautet: Meine wilden Worte, rutschen ineinander und laufen Gefahr, den Grund zu verlieren. Drum fremder werde noch wilder. Erforsche die Höhen. Ein Poem, als wär's die Leitmelodie der Doors selber. Und nichts anderes annonciert schließlich auch Morrisons Verlautbarung. I am the Lizard King. I can do anything. Shut up! Einmal jenseits von Gut und Böse lässt sich sagen, tun, vorführen, was der Fall ist. Und davon dann eben alles. Aber Morrison wäre nicht Morrison. Oder die Doors wären nicht die Doors, wenn sie nicht auch jenes Höchstmaß an Intensität entwickelt hätten. Morrison als Interpret, als Instrumentalisten die drei anderen und alle gemeinsam als Gruppe. Es heißt, man hätte die Doors nicht nur auf Platten gehört, sondern gesehen haben müssen. Auf der Bühne, in Aktion. Live also. Das sagt man über andere Rockgruppen auch. Als ich jetzt aber hörte, sah, erlebte The Doors in London 1968 auf Video, hatte ich begriffen. Schon, weil unter Live-Bedingungen alle Songs auf seltsam ergreifende Weise länger waren als ihre Studioproduktionen. Mick Jagger, mit dem man Morrison manchmal vergleichen wollte, veranlasste das allerdings, als er mal zugeschaut hatte, zu sagen, die Jungs seien ja ganz nett, aber sie spielten zu lang. Abgründige Ignoranz der Europäer damals. Die Songs verlängern, das hieß nämlich die Intensität steigern, durch Wiederholung und Dehnung und durch Pausen in Augenblicken, da die Erwartung nicht größer hätte sein können. So lang getrieben, bis die Leute unter Höchstspannung standen und wie wahnsinnig wurden. So lang und noch länger und plötzlich dann wie eine ungeheure Explosion, Entladung. Dann Auflösung, Entspannung und wieder weiter. Das ist wie Sex pur. Kein Wunder, dass man Morrison also den König des Orgasmus-Rock titulierte. Morrison, der Hexenmeister, der Magier, der Schamane. Es folgen drei kleine Skizzen, damit man das besser versteht. Morrison auf der Bühne. Er steht am Mikrofon, so sehr auf seine Sache konzentriert, dass es wirkt, als sei er allein da. Und irgendwie ist er es auch. Er will es so. So, dass augenblicklich eine Aura um ihn entsteht, die gebieterischer nicht sein könnte. Gerade indem er nichts tut, nur dasteht und singt. Mit einer unerhörten Präsenz und mit einer Stimme, die die Suggestion selber ist. Ein Doors-Konzert, beschreibt denn auch einer den Effekt, den es hervorruft. Das ist eine Art Schwebezustand und das eher unheimliche Gefühl, etwas sehr Persönliches und etwas sehr, sehr Besonderes erlebt zu haben. Zweite Skizze. Morrisons Tanz. Der ist langsam, fremdartig, manchmal indianisch, manchmal mit bizarren Sprüngen aus dem Nichts und manchmal nur ein sich winden, hierhin, dorthin, um den eigenen Körper vor, zurück, seitlich, zeitlupenartig, wie unbewegt tanzend, besessen oder wutverzerrt, animalisch oder dämonisch, gespannt lodernd oder vollkommen entspannt ist seine Ausstrahlung. Entschieden und plötzlich, oder dann wieder ganz locker, vom einen zum anderen übergehend oder alles zugleich, von einer unbekannten Kraft gesteuert wie ein Schamane, der sich selbst vergessen hat, wie ein Magier, dessen Bannkreis sich niemand mehr entziehen kann. Weder dem Horror noch den schönen Träumen, die wechselbadartig über einen hereinbrechen und in der laufenden dramatischen Inszenierung voneinander ununterscheidbar werden. Eine Stimme von damals? Die Realität öffnete ihren klaffenden Schlund und verschlang uns allesamt, die wir in eine andere Dimension hineinstolperten. Auch und gerade dann noch, wenn er, übrigens unter unglaublichem Sexualgestöhne von Mädchen, wie einer berichtete, sein schwarzledernes Bein gegen den Ständer des Mikros presst und einfach nur lacht oder schreit, kurz, aggressiv, enthemmt, unmenschlich, verrückt, göttlich, machtvoll. Dritte Skizze. Darüber, was man mit dem Mikrofonkabel machen kann. Dazu Densmore in einem Brief, post mortem an Morrison. Du sahst so wahnsinnig gut aus. Ich verglich dich mit Michelangelos David. Ich ahnte, dass du einzigartig warst, aber du hast dich nicht so wie die anderen typisch hochnäsigen Sänger benommen, mit denen ich gewöhnlicherweise bei den Feten, Hochzeiten und Bars anfangs auftrat. Als ich dich bei unseren frühen Sessions mit dem Mikrofonkabel herumhantieren sah, grübelte ich, wie will dieser Typ das Publikum antörnen, wenn ihn das dämliche Kabel so in Anspruch nimmt. Ich hatte nur noch nicht erkannt, dass du deinen total eigenen Weg gesucht hast und dass sich schließlich vor dem Publikum das Kabel in eine Schlange verwandeln würde. Sie waren von jeder deiner Bewegungen fasziniert. Und wir mittlerweile auch. Mit anderen Worten, das Kabel, dieses schlangenhafte Etwas, oder erst unter Morrisons Bewegungen dazu gemacht, war zum buchstäblichen Emblem des Lizard Kings geworden. Und zugleich zu einem Symbol der Macht der elektrischen Medien. Sound, ihr ureigenes Produkt, ergreift und umschließt die Leute eben, ähnlich wie eine Schlange ihr Opfer, mit einer magischen Schlinge, um es mit diesem Wort Nietzsches zu sagen. Sound ist also nicht eine andere Musik, sondern die andere Musik, die durch elektrischen Kurzschluss zwischen Geräusch und Körpern die Körper selbst attackiert. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. It comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the western dream. Er ist eine neue Sprache, mit göttlichen Vorzeichen versehen, bestehend aus Ohm und Stromkreisen. Davon kündet dieser gerade laufende Song. Ich werde dir von Radio Texas und dem großen Beat erzählen. Sanft getrieben, lässig und wild, wie eine neue Sprache. Er erreicht deinen Kopf mit der kalten, plötzlichen Raserei eines göttlichen Boten. Aber wenn ein anderer Morrison-Vers erklärt, die Musik will, dass du auf dem Feuer tanzt, so gilt das freilich zuallererst für ihn selber, diesen total elektrisierten Hexenmeister und in anderer Weise natürlich auch für die drei Instrumentalisten. Wenn alles klappte, dann boten die Doors ein Szenario von vier Personen, die sich wechselseitig unter Strom setzten. I tell you this. No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. And one morning you awoke, and the strange sun, and opening your door. Rays Hände schlugen auf die Tasten seiner Fox-Orgel und die ersten Akkorde von When the Music's Over schnitten förmlich durch mich hindurch. Dem Publikum schien der Atem stehen geblieben zu sein. In die gespannte Stille hinein platzte dann meine Basstrommel, die Snare Drum und das Hi-Hat. Mit jedem Schlag erhöhte ich die Spannung im Raum. Dann machte ich abrupt Halt und wartete. Und wartete auf meinen großen Augenblick. Ich verharrte, bis die Spannung fast überkochte und ließ dann den Zauber explodieren. Und wie ein Tier in heftigen Schmerzen krümmte sich Jim in seinen Schrei hinein, während Robbie einen tiefen, klagend qualvollen Ton aus seiner Gitarre spielte. Wenn die Musik vorbei ist, dreh die Lichter aus. Ich wirbelte mit meinem Trommelstock über meinem Kopf herum und schlug dann auf die Becken, als Robbie mit seinem tosenden Gitarrensolo begann, das sich wie eine abgewürgte Schlange anhörte. Gurgelnder Schrei, dann die aggressiven, unzusammenhängend gemurmelten Obszönitäten. Jims rebellisches Gebrüll setzte uns unter Feuer. Akkorde explodierten von Robbys Gitarre. Bray fiel in seine Trance und pendelte mit dem Kopf hin und her. Und ich spornte wiederum Jim an, stieß ihn weiter, vorwärts, bis zum Äußersten. Der Schamane sich auf seine Trance vorbereitet, kommen alle Dorfbewohner zusammen, schütteln Rasseln, blasen auf Pfeifen, spielen auf allem, was als Instrument ihnen kann, um ihm zu helfen. Es ist ein ständiges, durchgehendes Stampf, Stampf, Stampf. Genauso was mit den Auftritten der Dorfs. Ich denke, unsere Drogenerfahrung ließ uns rasch weit gekommen. Wir kannten die Symptome des Zustands, in den Jim geraten wollte, deshalb konnten wir versuchen, uns ihm zu nähern. Es war, als sei Jim ein elektrischer Schamane und wir die Musiker und Helfer des Schamanen, die hinter ihm den Rhythmus stampften. Manchmal war ihm nicht danach, aber wir hämmerten und hämmerten hinter ihm und nach überkam sie. Ach Gott, ich konnte mit der Orgel einen elektrischen Stromstoß durch ihn jagen. John konnte das mit seinen Schlägen. Dann und wann konnte man das sehen? Zack, ich schlug einen Akkord. Und zack, fuhr es in ihn. Dann war er wieder weggetreten. Er war manchmal einfach unglaublich. Bewundernswert. Und das Publikum bekam alles mit. Thank you. Jim hüpfte auf einem Bein im Kreis herum, als wäre mitten auf der Bühne ein Lagerfeuer. Oft inspirierte sein Tanz mein Schlagzeugspiel, während ich ihm zusah. Ich trommelte härter, wenn Jim, Ray oder Robbie drauf waren. Der Rhythmus wurde dann so gewaltig, dass der Staub vom Boden an unseren Hosenbeinen noch höher als sonst sprang. Diese geballte Ladung Energie drang nach vorn durch Jim hinaus zu unseren Fans. Well, that's New York for you. The only people that rush the stage are guys, you know. So when the music's over. Bei guten Konzerten war Jim wie eine Marionette. Und es schien, als könnten wir ihn mit unserer Musik in jede beliebige Richtung tragen. An manchen Abenden ergab er sich so völlig, dass wir den Hexenmeister in ihm erweckten. Wir waren in einem Ritual gefangen. Die Kontrolle schien sich unter uns Vieren abzuwechseln, bis die Zeremonie vollendet war. Drei Apollos wurden von einem leidenschaftlichen Dionysos im Gleichgewicht gehalten. So also läuft alles. Energietransfer von einem zum anderen, et vice versa, bis auch die Leute davon ergriffen sind. Unter Doors-Konzertbedingungen aber heißt das nichts anderes als eine systematisch betriebene logische Störung aller Sinne, und zwar bei allen. So, dass mit dem Titel eines Doors-Films dann nur noch zu sagen wäre, The Doors are open. Und alles würde dem Songbefehl Break on Through to the Other Side folgen, geleitet zuerst noch von des Magiers Worten: Ich bin hier. Ich lasse das Steuer los. Wir brechen durch. Das Drama hat also begonnen, mit Teilnahme eines jeden. So oder so. Wo aber geht die Reise hin? Selbstredend in Grenzbereiche. Irgendwo zwischen Wahnsinn, göttlichem Gelächter und Perversion. Wenn er singe, so oder ähnlich, sagte Morrison, erschaffe er Figuren. Hunderte von Figuren. Das heißt, mit der Besessenheit eines Künstlers bietet er Bilder an. Nichts anderes. Obsessive, zwanghafte Bilder aus dem kollektiven Unbewussten. Oder, wie Morrison selbst erklärt, ich denke, es gibt eine ganze Palette von Bildern und Gefühlen in uns, die im Alltag kaum heraustreten dürfen. Und wenn die doch heraustreten, dann als Perversionen. Es sind die Schattenseiten. Jeder, wenn er hinschaut, wird sie in sich selbst erkennen. Es sind Kräfte, die nur selten ans Licht dürfen. Diese Bilder sind durch eine lose Assoziationskette miteinander verbunden. Geister, eure Geister, unsere Geister tauchen auf, flüchtig wie der Schrei des Schmetterlings, und verschwinden wieder, nur um anderen Platz zu machen, und immer so weiter. Spielen wir das mal, 5-6 Minuten lang, mit Morrisons Versen in Versatzstücken. Spiel es. Spiel den Geistersong, Baby. Spiel ihn. Denn Killer, mit Worten oder Taten mordend, sind unterwegs. Und sanftmütige Admirale führen uns in Gemetzel. Spiel ihn, den Song. Denn fette, schwerfällige Generale sind geil auf junges Blut. Spiel den Geistersong. Spiel ihn. Denn die Leute sind seltsam, wenn du ein Fremder bist. Die Straßen sind uneben, wenn es dir schlecht geht. Gesichter blicken hässlich, wenn du allein bist. Lass die Geister sehen. Lass sie sehen. Das Rost des Wahnsinns ziert den Himmel. Zeig mir die Geister. Zeig sie. Ich war so gottverdammt lange niedergeschlagen, dass es mir schon normal vorkommt. Doch, Baby, alle lieben meine Freundin. Werd high. Werd high. Wert Hai, hörst du das Lachen des Idioten? Das anschwellende, erschreckende, idiotische Lachen, das eine Armee von Staubsaugern bejubelt? Wir könnten einen Mord planen, oder Baby? Könnte irgendeine Hölle schrecklicher sein als diese jetzt und wirklich? Spiel den Geistersong. Spiel ihn. Erzähl von Löwen auf der Straße. Berichte von streunenden, läufigen Hunden. Tollwütig und schäumend. Bringt uns zum Tanzen und rettet uns mit göttlichem Spott aus Wörtern. Musik entflammt das Temperament. Denn die Musik ist dein besonderer Freund. Sie will, dass du auf dem Feuer tanzt. Musik ist dein einziger Freund. Erwache! Ein weiter leuchtender Strand unter einem kühlen, juwelenbesetzten Mond. Nackte Paare laufen seinen stillen Hang hinunter. Und wir lachen wie verstörte, verrückte Kinder, eingesponnen im flauschigen, wattigen Verstand der Kindheit. Die Musik und Stimmen umgeben uns. Lebt ihr also, Boys and Girls? Wenn nicht, dann haben wir uns in diesem uralten und wahnsinnigen Theater versammelt, unsere Gier nach Leben zu verbreiten und die wimmelnde Weisheit der Straßen zu fliehen und ein kleines Spiel zu spielen, das man verrückt werden nennt. Once I had a little game, I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean the game called Go Insane. Now you should try this little game. Just close your eyes, forget your name, forget the world, forget the people, and we'll erect a different steeple. This little game is fun to do. Just close your eyes, no way to lose. And I'm right here, I'm going to release control. We're breaking through. Die Leute merken es nicht, aber sie sind schon tot, hatte Antoine Artaud gesagt. Also erfand er aus Überzeugung, nur der Schrecken könne sie aufwecken, das sogenannte grausame Theater. Zur formalen Seite dieses Theaters erklärte er: Wenn das Theater nicht bloß Spiel ist, wenn es eine echte Realität ist, wie können wir ihm diesen Status von Realität geben? Wie jede Aufführung zu einem Ereignis machen? Das ist das Problem, das wir lösen müssen. Dahin wollen wir kommen, dass jede Aufführung ein schweres Risiko wird, dass das ganze Interesse unserer Anstrengungen in ihrer Seriosität liegt. Nicht den Geist oder die Sinne unserer Zuschauer sprechen wir an, sondern ihre gesamte Existenz, ihre und unsere. Eine echte theatralische Erfahrung befreit das verdrängte Unbewusste. Darin also hat Morrison das Vorbild der Doors gesehen. Er beschreibt das gesamte Geschehen schließlich aber noch als einen fortlaufenden Rückkopplungsprozess mit seinen Worten. Wir sind in erster Linie eine Rock'n'Roll-Band. Eine Blues-Band, einfach eine Band. Aber das ist nicht alles. Ein Konzert der Doors ist eine öffentliche Veranstaltung. Einberufen von uns zum Zweck einer besonderen dramatischen Diskussion und der Unterhaltung. Wenn wir auftreten, nehmen wir teil an der Erschaffung einer Welt. Und wir feiern diese Schöpfung mit dem Publikum in einer Art elektrischer Hochzeit. Es wird zu einer Skulptur von Körpern in Aktion. Das ist Politik. Doch unsere Macht ist sexuell. Wir machen sexuelle Politik in unseren Konzerten. Der Sex fängt an bei mir und geht dann über auf den verzauberten Zirkel der Musiker auf der Bühne. Unsere Musik kommt zu den Zuhörern und interagiert mit ihnen. Sie gehen heim und interagieren mit dem Rest der Realität. Dann geht alles wieder an mich zurück, wenn ich mit dieser Realität interagiere. Das ganze Sex-Dings funktioniert also und wird zu einem wunderbaren, riesigen Feuerkracher. Wohl, um die Welt, wie sie ist, aus den Angeln zu heben. Ernsthaft wie Artaud und wie sonst nur noch gute Spieler, ging er dabei jedes Risiko ein. Auch und gerade das Dionysische, zerrissen zu werden. Ein Morrison-Auftritt, Das hieß nach dem Wort eines Fans denn auch tatsächlich... Keine Gags, kein Ass im Ärmel, keine Bühnenshow oder Spezialeffekte. Nichts als nackte, gefährliche Realität. Laut Selbstauskunft war für Morrison ein Doors-Konzert daher auch buchstäblich eine Sache auf Leben und Tod. Wie für den Schamanen das Stammesritual. Der Schamane ähnelt dem Sündenbock, erklärt dann auch Morrison, sein eigenes Selbstverständnis dann folgendermaßen erläuternd. Ich sehe die Rolle des Künstlers als Schamanen und Sündenbock. Die Leute projizieren ihre Fantasien auf ihn und ihre Fantasien werden lebendig. Leute können ihre Fantasien zerstören, indem sie ihn zerstören. Ich gehorche den Impulsen, die jeder hat. Doch ich gebe es nicht zu. Indem sie mich angreifen, mich bestrafen, können sie sich von diesen Impulsen entlasten. Psychoanalytisch, modern und also mit Freud gesprochen, ist seine Rolle keine andere als diese. Freud? Wer erkennt, dass Übertragung und Widerstand die Drehpunkte der Behandlung sind, der gehört nun einmal zum wilden Heer. Wie, als wäre schlussendlich noch ihr zweiter Name preiszugeben gewesen und als hätten dafür justament Freuds Wortepate gestanden, lautet der letzte Titel der letzten LP der Doors schlicht Riders on the Storm. Und tatsächlich tat Morrison, der Medizinmann unter den Vieren, der einzige wilde Reiter auf dem Sturm, was die Spezialisten des Couch-Verfahrens auch tun. Er half, freilich mit anderen Mitteln, den Kids, wie Densmore sagt, beim Zerschneiden der Nabelschnur. Goodbye, Mama and Papa. Solange alles gut ging. Am Ende kam es aber doch ganz anders. Wie es ebenso kommen muss für neue Mediengötter. Erst werden sie verehrt, dann auf den Thron gehoben und schließlich wie Gott selber angerufen oder angebetet. Morrison aber, der darin nur ein Zeichen sah, wie gern sich die Leute an ihre Ketten klammern, sang oder erzählte und schrie: Du kannst Gott nicht mit Gebeten um etwas bitten. Pfiffe und Beifall. Was immer aber die einen oder die anderen damit deklarieren wollten. Morrison jedenfalls soll mal gesagt haben: Du versuchst, ein guter Junge zu sein. Aber du bist doch nur ein Nazi. Bekanntlich aber war auch Hitler ein Mediengott. Also Anbetung da und Anbetung hin. Daraufhin Morrison eines Tages während laufendem Song seine ungewöhnliche Intuition einmal mehr unter Beweis stellend und mit der unerbittlichen Haltung eines Hexenmeisters, der den Leuten alle ihre eigenen unbewussten Signale einfach nur widerspiegelt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hitler is alive and well. Hitler lebt und ist wohlauf. Es kam, wie es hatte kommen müssen. Die Doors gingen so rasch unter, wie sie schnell die Höhen erklommen hatten. Von heißer Bewunderung zu blankem Hass, beschreibt einer diesen Prozess, der für die Rockgeschichte singulär ist. Singulär aber war auch die obsessive Struktur von Doors-Konzerten, die für Massenveranstaltungen, diesem Vermarktungsschicksal aller Rockbands, nur begrenzt taugte. Womöglich, sagt dann auch Densmore, hätten sie, die drei anderen Doors oder Apollos, aus Morrisons Pein erst Geld herausgeschlagen. Morrison selbst lebte stets nur aus zwei Koffern. Um ihn, den Dionysos mit der Verachtung für wohlfeile Anbetung, dann seinem Schicksal zu überlassen, bis das der Tod ihn holte. So, als wäre schließlich nur eine alte Prophezeiung zu erfüllen gewesen, der zufolge einer für alle bis zum Ende hatte gehen müssen. Wie Densmore nachmals erklärte, um den kostbaren Mythos der Doors zu verbreiten. Ähnlich übrigens wie Hyacinthus, jener schöne Jüngling, der erst durch die Hand seines Liebhabers Apoll sterben musste, um dann als Blume Unsterblichkeit zu erlangen. Womöglich also kein Zufall, dass einer der letzten Songs Morrisons Hyacinth House heißt. Aber wie immer erzählt sich alles leichter, als das Leben selbst ist. Morrison, stets unberechenbar, im Leben wie auf der Bühne und stets so gefährlich wie nah am Abgrund, hatte nichts ausgelassen. Und also alles unternommen, das Leben der drei anderen Doors in eine Hölle zu verwandeln. Ganze 6 Jahre lang, klagt Densmore, der in jenem Brief an Morrison diesen dann noch erklärt: Es war ein Spiel namens Irrsinn, wie du es einmal genannt hast, und du warst sein Dichterpriester, wie sie es heute nennen. Ich behaupte, es wurde eine Horrorshow. Densmores Behauptung einmal dahingestellt. Aber muss man noch daran erinnern, welcher Song am Anfang von Coppolas Apocalypse Now zu düster dämmerigen Bildern von feuerrot brennenden Dschungeln aus dem Off kommt? Es ist bekanntlich The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Womöglich hat Coppola als erster diesen Bezug öffentlich gemacht. Das heißt, das Irrsinnsspiel Morsens ist der Irrsinn. Oder die Paranoia des Westens ist der Wahnsinn Vietnams. Oder der Wahnsinn eines Krieges eben, der nicht von ungefähr als der erste sogenannte Rock'n'Roll-Krieg in die Geschichte einging und in dem die Doors bei den GIs dann auch nicht zufällig eine der beliebtesten Gruppen waren. Einfach, weil sie den Aberwitz Aberwitz sein ließen. Mehr war nicht zu tun, um alles zu sagen. Es ist ein Killer unterwegs, singt es in Riders on the Storm, als wär's die Rockoper von den Ereignissen selbst. Liebe verbirgt sich an den seltsamsten Orten, heißt es in Love Hides. Manchmal taucht sie eben sogar auf, wo und wie man sie niemals vermutet hätte. In einer fremdartigen Gestalt? Plötzlich, gefährlich, furchterregend und doch so sinnlos schön wie schwindelnd machend. So eben wie einst der engelsgesichtige Morrison, und in Worten wie dessen oberster Leitsatz, der da lautet und verspricht: Der Weg des Exzesses führt zum Palast der Weisheit. Die Doors waren immer nur irgendwo hin unterwegs. Oder, um ein letztes Mal Morrison zu zitieren, er soll gesagt haben: Ich will ein riesiger, heller Komet sein. Jeder bleibt stehen, zeigt nach oben und fragt: Was ist das? Dann verschwunden. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. A dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Die Musik will, dass du auf dem Feuer tanzt. Jim Morrison oder Der Schrei der Schmetterlinge, eine Hommage von Kurt Barkhausen. Es sprachen Jim Morrison, Ben Becker, John Densmore, Götz Schulte, Ray Manzarek, Patrick Winczewski, Autor Dirk Nawrocki und als Zitator Friedrich Bauschulte. Ton Peter Kainz, Max Federhofer, Schnitt Katrin Heyer, Regina Kraus, Regie Jürgen Lutzniewski.